Straßen durch Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein lustiges Licht, das am Fußrad am Baum. Ein lustiges Licht, das am Fußrad am Baum. Ha, ha, ha, ha.